Bitcoin als digitales Geld. Um die Bedeutung einer Technologie für das digitale Bargeld zu verstehen, ist es aufschlussreich, sich die Welt vor der Erfindung von Bitcoin anzusehen, wo sich die Zahlungsmethoden sauber in zwei verschiedene, nicht überlappende Kategorien einteilen ließen. Erstens, Barzahlungen, die zwischen zwei Parteien persönlich durchgeführt werden. Diese Zahlungen haben den Vorteil, dass sie sofort und endgültig erfolgen und kein Vertrauen seitens einer der beiden Parteien erfordern. Es gibt keine Verzögerung bei der Ausführung der Zahlung und kein Dritter kann wirksam eingreifen, um solche Zahlungen zu stoppen. Ihr Hauptnachteil ist die Notwendigkeit, dass die beiden Parteien gleichzeitig physisch am selben Ort präsent sein müssen, ein Problem, das immer ausgeprägter wird, da die Telekommunikation es für Einzelpersonen immer wahrscheinlicher macht, mit Personen Geschäfte zu machen, die sich nicht in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden. Zweitens, intermediäre Zahlungen, die einen vertrauenswürdigen Dritten erfordern und Schecks, Kreditkarten, Debitkarten, Banküberweisungen, Geldtransferdienste und neuere Innovationen wie PayPal umfassen. Per Definition beinhaltet die intermediäre Zahlung einen Dritten, der den Geldtransfer zwischen den beiden Transaktionspartnern durchführt. Die Hauptvorteile von intermediären Zahlungen sind die Möglichkeit von Zahlungen, ohne dass die beiden Parteien gleichzeitig am selben Ort sein müssen, und die Möglichkeit, dass der Zahlende Zahlungen leisten kann, ohne sein Geld mit sich herumtragen zu müssen. Ihr Hauptnachteil ist das Vertrauen, das bei der Durchführung der Transaktion erforderlich ist, das Risiko, dass der Intermediär kompromittiert wird, und die Kosten und Zeit, die erforderlich sind, damit die Zahlung abgeschlossen und verrechnet werden kann, damit der Empfänger sie ausgeben kann. Beide Zahlungsformen haben ihre Vor- und Nachteile und die meisten Menschen greifen bei ihren wirtschaftlichen Transaktionen auf eine Kombination dieser beiden zurück. Vor der Erfindung von Bitcoin umfassten die intermediären Zahlungen, wenn auch nicht darauf beschränkt, alle Formen des digitalen Zahlungsverkehrs. Seit der Erfindung von Computern liegt es in der Natur von digitalen Objekten, dass sie nicht knapp sind. Sie können endlos reproduziert werden und als solche war es unmöglich, aus ihnen eine Währung zu machen, denn durch den Versand würde sie lediglich dupliziert. Jede Form der elektronischen Zahlung müsste wegen der Gefahr von Double Spending, Doppelzahlung, über einen Vermittler abgewickelt werden. Es gab keine Möglichkeit zu garantieren, dass der Bezahler ehrlich in Bezug auf sein Geld war und dass er es nicht mehr als einmal verwendet, es sei denn, es gab einen vertrauenswürdigen Dritten, der das Konto überwachte und in der Lage war, die Integrität der ausgeführten Zahlung zu überprüfen. Bargeldtransaktionen beschränkten sich auf den rein physischen Bereich des direkten Kontakts, während alle digitalen Zahlungsformen von einem Dritten überwacht werden mussten. Nach Jahren des innovativen Ausprobierens durch viele Programmierer und durch den Einsatz einer breiten Palette von Technologien war Bitcoin die erste technische Lösung, die digitale Zahlungen ermöglichte, ohne sich auf einen vertrauenswürdigen Drittanbieter verlassen zu müssen. Da Bitcoin das erste digitale Objekt ist, das eine nachweisliche Knappheit bietet, ist Bitcoin das erste Beispiel für digitales Bargeld. Es gibt zahlreiche Nachteile bei der Transaktionsabwicklung über vertrauenswürdige Dritte, weshalb das digitale Bargeld für viele zu einem sinnvollen Angebot wird. Dritte sind von Natur aus eine zusätzliche Sicherheitslücke. Die Beteiligung einer zusätzlichen Partei an einer Transaktion bringt naturgemäß Risiken mit sich, da sie neue Möglichkeiten für Diebstahl oder technisches Versagen eröffnet. Darüber hinaus macht die Zahlung über Intermediäre die Parteien anfällig für Überwachung und Verbote durch politische Behörden. Mit anderen Worten, wenn man auf jegliche Form des digitalen Zahlungsverkehrs zurückgreift, gab es keine Alternative zum Vertrauen in einen Dritten, und zwar unabhängig davon, welche politischen Behörden darüber entscheiden und zum Risiko, dass diese politischen Behörden die Zahlung unter dem Vorwand der Sicherheit, des Terrorismus oder der Geldwäsche einstellen. Zu allem Überfluss bergen zwischengeschaltete Zahlungen immer ein Betrugsrisiko, das die Transaktionskosten erhöht und die endgültige Abwicklung der Zahlungen verzögert. Anders ausgedrückt entziehen intermediäre Zahlungen einen erheblichen Teil der Eigenschaften von Geld als eine von seinem Eigentümer kontrolliertes Tauschmittel mit hoher Liquidität, das er jederzeit verkaufen kann. Zu den nachteiligsten Merkmalen von Geld gehörten in der Vergangenheit die Fungibilität, jede Geldeinheit ist gleichwertig und austauschbar, und die Liquidität, die Fähigkeit des Eigentümers, schnell zu Marktpreisen zu verkaufen. Die Menschen wählen fungible und liquide Geldmittel, weil sie die Hoheitsgewalt über ihr Geld wollen. Souveränes Geld enthält in sich bereits alle erforderlichen Genehmigungen, um es auszugeben. Der Wunsch der einen, es zu halten, übersteigt die Fähigkeit der anderen, ihm Kontrollen aufzuerlegen. Während intermediäre Zahlungen einige der wünschenswerten Merkmale des Geldes beeinträchtigen, sind diese Nachteile bei physischen Bargeldtransaktionen nicht vorhanden. Aber da dank der modernen Telekommunikation mehr und mehr Handel und Beschäftigung über weite Strecken stattfindet, sind physische Bargeldtransaktionen schier nicht mehr praktikabel. Der Übergang zum digitalen Zahlungsverkehr verminderte die Hoheitsgewalt der Menschen über ihr eigenes Geld und unterwarf sie den Launen der Dritten, denen sie wohl oder übel vertrauen mussten. Darüber hinaus hat der Übergang vom Gold, dem Geld, das niemand drucken kann, hin zu Fiat-Währungen, deren Angebot von den Zentralbanken kontrolliert wird, die Souveränität des Volkes über seinen Reichtum weiter verringert und es angesichts der langsamen Erosion des Wertes seines Geldes hilflos gemacht, da die Zentralbanken die Geldmenge zur Finanzierung der Regierungsoperationen aufblähten. Es wurde immer unpraktischer, Kapital und Vermögen ohne die Erlaubnis der Regierung, die dieses Geld ausgab, anzuhäufen. Satoshi Nakamotos Motivation für Bitcoin war es, eine reine Peer-to-Peer-Form von elektronischem Geld zu schaffen, die bei Transaktionen kein Vertrauen in Dritte erfordert und deren Lieferung von keiner anderen Partei beeinflusst werden kann. Das bedeutet, dass Bitcoin die wünschenswerten Merkmale von physischem Bargeld, das Fehlen von Intermediären, die Endgültigkeit von Transaktionen, in den digitalen Bereich bringen und mit einer einzelnen Geldpolitik kombinieren würde, die nicht manipuliert werden kann, um unerwartete Inflation zu erzeugen, von der eine externe Partei auf Kosten der Inhaber profitiert. Nakamoto gelang dies durch den Einsatz einiger wichtiger, aber nicht weit verbreiteter Technologien. Ein verteiltes Peer-to-Peer-Netzwerk ohne Single Point of Failure, Hashing, digitale Signaturen und Proof of Work. Nakamoto hat das Bedürfnis nach Vertrauen in einen Dritten beseitigt, indem Bitcoin auf einer Grundlage von sehr gründlichem und absolut zuverlässigem Nachweis und Verifizierung aufgebaut wurde. Man kann mit Recht sagen, dass das zentrale operative Merkmal von Bitcoin die Verifizierung ist und nur deshalb kann Bitcoin die Notwendigkeit von Vertrauen vollständig beseitigen. Jede Transaktion muss von jedem Mitglied des Netzwerks aufgezeichnet werden, sodass sie alle ein gemeinsames Kassenbuch, Ledger, von Salden und Transaktionen teilen. Wann immer ein Mitglied des Netzwerks eine Summe an ein anderes Mitglied überweist, können alle Netzwerkmitglieder überprüfen, ob der Absender einen ausreichenden Saldo hat und die Knotenpunkte, Nodes, konkurrieren darum, dass sie als erste das Ledger alle 10 Minuten mit einem neuen Transaktionsblock aktualisieren. Damit ein Node einen Transaktionsblock in das Ledger übertragen kann, muss er Rechenleistung aufwenden, um komplizierte mathematische Probleme zu lösen, deren Lösung aber leicht zu überprüfen ist. Diesen Vorgang nennt man Proof of Work, POW. Und nur mit einer korrekten Lösung kann ein Block von allen Netzwerkmitgliedern bestätigt und verifiziert werden. Während diese mathematischen Probleme nichts mit den Bitcoin-Transaktionen zu tun haben, sind sie für den Betrieb des Systems unerlässlich, da sie die verifizierenden Nodes zwingen, Rechenleistung zu verbrauchen, die verschwendet würde, wenn sie betrügerische Transaktionen mit einbeziehen würden. Sobald ein Node den Proof of Work korrekt löst und die Transaktion ankündigt, stimmen andere Nodes im Netzwerk für seine Gültigkeit ab und sobald eine Mehrheit für die Genehmigung des Blocks gestimmt hat, beginnen die Nodes die Transaktionen in einen neuen Block zu übertragen, der an den vorherigen angehängt wird, und lösen den neuen Proof of Work für diesen Block. Entscheidend ist, dass der Node, der einen gültigen Block von Transaktionen in das Netzwerk einbindet, eine Blockbelohnung erhält, die aus brandneuen Bitcoins besteht, die der Gesamtmenge hinzugefügt werden, zusammen mit allen Transaktionsgebühren, die von den Personen bezahlt werden, die Transaktionen durchführen. Dieser Prozess wird analog zum Abbau von Edelmetallen als Mining bezeichnet und deshalb werden Nodes, die an der Lösung des Proof of Work mitwirken, als Miner bezeichnet. Die Blockprämie entschädigt die Miner für die Ressourcen, die sie für den Proof of Work aufgewendet haben. Während in einer modernen Zentralbank das neu geschaffene Geld zur Finanzierung von Krediten und Staatsausgaben verwendet wird, geht das neue Geld in Bitcoin nur an diejenigen, die Ressourcen für die Aktualisierung des Ledgers ausgeben. Nakamoto programmierte Bitcoin so, dass etwa alle 10 Minuten ein neuer Block entsteht und dass jeder Block in den ersten 4 Jahren des Betriebs von Bitcoin eine Belohnung von 50 Coins enthält, die anschließend auf 25 Coins und alle 4 Jahre weiter halbiert wird. Die Anzahl der erzeugten Bitcoins ist vorprogrammiert und kann nicht verändert werden, unabhängig davon, wie viel Aufwand und Energie für den Proof of Work aufgewendet wird. Dies wird durch einen Prozess erreicht, der als Schwierigkeitsanpassung, Englisch Difficulty Adjustment, bezeichnet wird, was vielleicht der genialste Aspekt des Designs von Bitcoin ist. Da sich immer mehr Menschen für Bitcoin entscheiden, erhöht dies den Marktwert von Bitcoin und macht die Gewinnung neuer Münzen profitabler, was dazu führt, dass mehr Miner mehr Ressourcen für die Lösung von Proof-of-Work-Problemen aufwenden. Mehr Miner bedeuten mehr Rechenleistung, was dazu führen würde, dass die Lösungen für den Proof of Work schneller gefunden werden, was wiederum die Ausgaberate neuer Bitcoins erhöht. Parallel zur steigenden Rechenleistung wird Bitcoin jedoch die Schwierigkeit der mathematischen Probleme erhöhen, die notwendig sind, um die Belohnungen für das Mining freizugeben, sodass sichergestellt wird, dass die Herstellung von Blöcken weiterhin etwa 10 Minuten dauert. Die Schwierigkeitsanpassung ist die zuverlässigste Technologie, um schwer erzeugbares Geld zu kreieren und zu verhindern, dass das Stock-to-Flow-Verhältnis ansteigt, und sie macht Bitcoin grundlegend anders als jedes andere Geld. Während der Anstieg des Wertes eines beliebigen Geldes zu mehr Ressourcen für seine Produktion und damit zu einer Erhöhung seines Angebots führt, ist es bei Bitcoin anders. Während der Wert von Bitcoin steigt, führt mehr Aufwand für die Herstellung von Bitcoins nicht zur Produktion von mehr Bitcoins. Stattdessen führt es lediglich zu einer Erhöhung der Rechenleistung, die erforderlich ist, um gültige Transaktionen in das Bitcoin-Netzwerk zu übertragen, was nur dazu dient, das Netzwerk sicherer und schwerer kompromittierbar zu machen. Bitcoin ist das härteste Geld, das je erfunden wurde. Eine Wertsteigerung kann die Gesamtmenge unmöglich erhöhen. Sie kann das Netzwerk nur sicherer und immuner gegen Angriffe machen. Bei jedem anderen Geld ist es so, dass wenn sein Wert steigt, diejenigen, die es produzieren können, versuchen werden, mehr davon zu produzieren. Ob Reissteine, Muscheln, Silber, Gold, Kupfer oder Regierungsgeld, jeder wird seinen Anreiz haben, mehr zu produzieren. Je schwieriger es war, neue Mengen an Geld als Reaktion auf Preiserhöhungen zu produzieren, desto wahrscheinlicher war es, dass es in großem Umfang angenommen und verwendet werden würde. Eine Gesellschaft würde unter einem solchen Geld gedeihen, weil die Bemühungen des Einzelnen, Wohlstand zu schaffen, darauf abzielen würden, einander zu dienen und nicht Geld zu produzieren. Eine Tätigkeit ohne Mehrwert für die Gesellschaft, weil jegliche Geldmenge ausreicht, um eine Volkswirtschaft zu betreiben. Gold wurde zum wichtigsten Geld jeder zivilisierten Gesellschaft, gerade weil es am schwierigsten zu produzieren war. Aber Bitcoins Schwierigkeitsanpassung macht es noch schwieriger zu produzieren als Gold. Ein massiver Anstieg des Goldpreises wird langfristig zu größeren Mengen führen. Aber egal wie hoch der Preis für Bitcoins steigt, das Angebot bleibt gleich und die Sicherheit des Netzwerks nimmt stattdessen weiter zu. Die Sicherheit von Bitcoin liegt in der Asymmetrie zwischen den Kosten für die Lösung des Proof of Work, der notwendig ist, um eine Transaktion im Ledger zu tätigen, und den Kosten für die Überprüfung ihrer Gültigkeit. Es kostet immer mehr Strom und Rechenleistung, um Transaktionen aufzuzeichnen, aber die Kosten für die Überprüfung der Gültigkeit der Transaktion tendieren gegen Null und werden auf diesem Niveau bleiben, egal wie stark Bitcoin anwächst. Zu versuchen, betrügerische Transaktionen in das Bitcoin-Ledger zu übertragen, bedeutet, absichtlich Ressourcen für die Lösung des Proof of Work zu verschwenden, nur um zu beobachten, wie Nodes ihn fast kostenlos ablehnen und so dem Miner die Blockprämie vorenthalten. Im Laufe der Zeit wird es immer schwieriger, die Aufzeichnungen zu verändern, da die benötigte Energie größer ist als die bereits verbrauchte Energie, die erst mit der Zeit wächst. Dieser hochkomplexe, iterative Prozess ist so gewachsen, dass er große Mengen an Rechenleistung und Strom benötigt, erzeugt aber zugleich ein unbestrittenes Ledger mit allen Eigentumseintragungen und Transaktionen, ohne sich auf die Vertrauenswürdigkeit eines einzelnen Dritten verlassen zu müssen. Bitcoin basiert auf 100% Verifizierung und 0% Vertrauen. Das geteilte Ledger von Bitcoin kann mit den in Kapitel 2 behandelten Reissteinen der Yap-Inseln verglichen werden, da sich das Geld nicht wirklich bewegt, wenn Transaktionen stattfinden. Während sich die Bewohner der Yap-Inseln trafen, um die Übertragung des Eigentums an einem Stein von einer Person auf die andere anzukündigen, und die ganze Stadt wusste, wer welchen Stein besaß, übertragen Bitcoin-Mitglieder des Netzwerks ihre Transaktion an alle Netzwerkmitglieder, die daraufhin überprüfen, ob der Absender den für die Transaktion notwendigen Saldo hat und ihn gegebenenfalls dem Empfänger gutschreiben. Insofern digitale Coins im eigentlichen Sinne überhaupt existieren, handelt es sich lediglich um Buchungen in einem Ledger, und eine verifizierte Transaktion ändert den Besitz der Coins im Ledger vom Absender auf den Empfänger. Das Eigentum an den Coins wird durch öffentliche Adressen, nicht durch den Namen des Inhabers, übertragen, und der Zugang zu den Coins, die sich im Besitz einer Adresse befinden, ist durch das Eigentum des privaten Schlüssels, einer Zeichenkette analog zu einem Passwort, gesichert. Während das physische Gewicht der Reissteine ihre Teilbarkeit sehr unpraktisch macht, gibt es bei Bitcoin kein derartiges Problem. Das Angebot von Bitcoin umfasst maximal 21 Millionen Coins, von denen jeder in 100 Millionen Satoshis teilbar und somit über alle Größenordnungen hinweg gut verkäuflich ist. Während die Steine der Yap-Inseln nur für wenige Transaktionen auf einer kleinen Insel mit einer kleinen Bevölkerung, die sich sehr gut kannte, praktisch waren, hat Bitcoin eine weitaus bessere Verkäuflichkeit auf der ganzen Welt, da das digitale Ledger für jeden weltweit mit einer Internetverbindung zugänglich ist. Was einzelne Bitcoin-Nodes ehrlich bleiben lässt, ist die Tatsache, dass wenn sie unehrlich wären, sie sofort entdeckt würden, was die Unehrlichkeit genauso effektiv macht wie das Nichtstun, aber mit höheren Kosten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn es gelingt, die Integrität des Ledgers der Transaktion zu gefährden, das gesamte Leistungsversprechen von Bitcoin zerstört würde und der Wert der Bitcoin-Token auf Null zusammenbrechen würde, was eine Mehrheit davon abhält, unehrlich zu sein. Kollusion kostet viel, aber sie selbst würde dazu führen, dass ihre Beute wertlos wird. Anders ausgedrückt setzt Bitcoin auf wirtschaftliche Anreize, die Betrug weitaus teurer machen als seine Belohnungen. Keine einzelne Instanz wird für die Führung des Ledgers herangezogen und keine einzelne Person kann den Datensatz ohne die Zustimmung einer Mehrheit der Netzwerkmitglieder ändern. Was die Gültigkeit einer Transaktion bestimmt, ist nicht das Wort einer einzelnen Instanz, sondern die Software, welche die einzelnen Nodes im Netzwerk betreibt. Ralph Merkle, Erfinder der Merkle-Baumdatenstruktur, die von Bitcoin zur Aufzeichnung von Transaktionen verwendet wird, hatte eine bemerkenswerte Art, Bitcoin zu beschreiben. Zitat: Bitcoin ist das erste Beispiel für das System einer neuen Lebensform. Es lebt und atmet im Internet. Es lebt, weil es die Menschen dafür bezahlen kann, es am Leben zu erhalten. Es lebt, weil es einen nützlichen Dienst erbringt, für den die Menschen bereit sind, zu bezahlen. Es lebt, weil jeder überall eine Kopie seines Quellcodes ausführen kann. Es lebt, weil alle arbeitenden Kopien ständig miteinander kommunizieren. Es lebt, weil eine manipulierte Kopie einfach verworfen werden kann, schnell und ohne Umstände. Es lebt, weil es radikal transparent ist. Jeder kann den Quellcode sehen und genau erkennen, was er tut. Es kann nicht geändert werden. Man kann ihm nicht widersprechen. Es kann nicht manipuliert werden. Es kann nicht korrumpiert werden. Es kann nicht gestoppt werden. Es kann nicht einmal unterbrochen werden. Wenn ein Atomkrieg die Hälfte unseres Planeten zerstören würde, würde es weiterleben, unversehrt. Es würde weiterhin seine Dienste anbieten. Es würde weiterhin die Menschen dafür bezahlen, es am Leben zu erhalten. Der einzige Weg, es herunterzufahren, ist, jeden Server zu zerstören, der es hostet. Was in der Praxis schwierig sein dürfte, weil es auf vielen Servern in vielen Ländern gehostet wird und weil viele Menschen es benutzen möchten. Realistisch gesehen ist der einzige Weg, das System zu zerstören, den Service, den es anbietet, so nutzlos und überflüssig zu machen, dass es niemand mehr nutzen will. So überflüssig, dass niemand dafür bezahlen will. Dass es niemand mehr hosten will. Dann wird es kein Geld mehr haben, um die Teilnehmer zu bezahlen. Dann wird es verhungern. Aber solange es Menschen gibt, die es benutzen wollen, ist es sehr schwer zu zerstören oder zu korrumpieren oder zu stoppen oder zu unterbrechen. Zitat Ende. Bitcoin ist eine Technologie, die aus dem gleichen Grund überlebt, aus dem auch das Rad, das Messer, das Telefon oder eine andere Technologie überlebt. Sie bietet ihren Nutzern Vorteile durch ihre Nutzung. Benutzer, Miner und Node-Betreiber werden alle wirtschaftlich für die Interaktion mit Bitcoin belohnt, und das ist es, was es am Laufen hält. Es ist erwähnenswert, dass alle Parteien, die Bitcoin zum Funktionieren bringen, einzeln entbehrlich für seinen Betrieb sind. Niemand ist für Bitcoin unerlässlich, und wenn jemand Bitcoin ändern will, ist Bitcoin durchaus in der Lage, so weiterzuarbeiten, wie es ist, ohne jeden Input, den jemand dazu haben könnte. Dies wird uns helfen, die unveränderliche Natur von Bitcoin in Kapitel 10 zu verstehen und warum Versuche, ernsthafte Änderungen am Bitcoin-Code vorzunehmen, fast zwangsläufig zur Schaffung einer Nachahmungsversion von Bitcoin führen werden, die jedoch unmöglich das wirtschaftliche Gleichgewicht der Anreize wiederherstellen kann, die Bitcoin funktionsfähig und unveränderlich halten. Bitcoin kann auch als spontan entstandenes und autonomes Unternehmen verstanden werden, das eine neue Form von Geld und ein neues Zahlungsnetzwerk bereitstellt. Es gibt keine Management- oder Unternehmensstruktur in diesem Unternehmen, da alle Entscheidungen automatisiert und vorprogrammiert sind. Freiwillige Programmierer in einem Open-Source-Projekt können Änderungen und Verbesserungen am Code präsentieren, aber es liegt an den Nutzern zu entscheiden, ob sie diese übernehmen oder nicht. Das Leistungsversprechen dieses Unternehmens besteht darin, dass seine Geldmenge als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage und den gestiegenen Preis völlig unelastisch ist. Stattdessen führt die gestiegene Nachfrage aufgrund der Schwierigkeitsanpassung beim Mining nur zu einem immer sicheren Netzwerk. Miner investieren Strom und Rechenleistung in die Mining-Infrastruktur, die das Netzwerk schützt, weil sie dafür belohnt werden. Bitcoin-Nutzer zahlen Transaktionsgebühren und kaufen die Coins von den Minern, weil sie digitales Geld nutzen und von der langfristigen Aufwertung profitieren wollen und finanzieren dabei die Investitionen der Miner in den Betrieb des Netzwerks. Die Investition in Proof of Work, POW-Mining-Hardware, macht das Netzwerk sicherer und kann als Kapital des Unternehmens verstanden werden. Je größer die Nachfrage nach dem Netzwerk wird, desto wertvoller werden die Belohnungen und Transaktionsgebühren der Miner, was mehr Rechenleistung erfordert, um neue Coins zu generieren. Dies wiederum erhöht das Kapital des Unternehmens, erhöht die Sicherheit des Netzwerks und macht die Coins schwieriger zu produzieren. Es handelt sich um eine wirtschaftliche Regelung, die für alle Beteiligten produktiv und lukrativ ist, was wiederum dazu führt, dass das Netzwerk mit erstaunlichem Tempo weiter wächst. Dank dieses technologischen Designs war Nakamoto in der Lage, digitale Knappheit zu erfinden. Bitcoin ist das erste Beispiel für ein digitales Gut, das knapp ist und nicht unendlich reproduziert werden kann. Während es trivial ist, ein digitales Objekt von einem Ort zum anderen in einem digitalen Netzwerk zu senden, wie es bei E-Mails, SMS oder Datei-Downloads der Fall ist, ist es zutreffender, diese Prozesse als Kopieren und nicht als Senden zu beschreiben, da die digitalen Objekte beim Absender verbleiben und unbegrenzt reproduzierbar sind. Bitcoin ist das erste Beispiel für ein digitales Gut, dessen Übertragung verhindert, dass es im Besitz des Absenders verbleibt. Über die digitale Knappheit hinaus ist Bitcoin auch das erste Beispiel für absolute Knappheit, das einzige liquide Gut, digital oder physisch, mit einer festgelegten festen Menge, die nicht erhöht werden kann. Bis zur Erfindung von Bitcoin war die Knappheit immer relativ, nie absolut. Es ist eine häufige Fehleinschätzung, sich vorzustellen, dass jedes physische Gut endlich oder absolut betrachtet knapp ist, denn die Grenze für die Menge, die wir von jedem Gut produzieren können, ist nie seine Prävalenz auf dem Planeten, sondern der Aufwand und die Zeit, die für seine Produktion aufgewendet werden. Mit seiner absoluten Knappheit erhält Bitcoin die hohe Verkaufsfähigkeit über lange Zeit. Dies ist ein wichtiger Punkt, der in Kapitel 9 über die Rolle von Bitcoin als Wertspeicher weiter erläutert wird.